gepanzert wie ein Ninja Turtle. Die Kippe brennt den ganzen Tag, nämlich Winston Churchill. Er ist guter Junge, Dean Martin, Frank Sinatra. Ich bin Benz Liebhaber, deine Latina Bitch macht mir Enchilada. Sonny Black, back am Block, Skimaske auf. Rück die Brieftasche raus, gib mir die Kasse auf. Es ist Hardcore, EGJ Taskforce, AMG, HMP, Heavy Metal Payback. Ich will alles ASAP, Dicker, ich will Geld fließen sehen. Und nicht so wie du, für wenig Geld Fliesen legen. Alter Weltfrieden Wayne, ich will Scampi und Linguine. Ich komm im Geländewagen, Sonny in der Limousine. Businessman wie der Pate, küsst die Hand. Visa-Karte, Lieferware, Drogenübergabe in der Tiefgarage. Tätowierung, Ghetto-Hero, Gangster-Rap-King. Und der Grund, warum der Ladyboy vom Fensterbrett springt: ich bin schärfer als ne Blu-Ray. Hip-Hop, Hooray, Jordan 11 war Cool Grey. Import, UK, Nikotin-Junkie, Givenchy-Junkie. Bitch, bügel mein Kenzo-Sweater, ich bin kein Gangster-Rapper. Ich bin ein Gangster-Rapper, ficke deine Diskothek. Fick Moe, es geht Faustschlag und Gesichts-OPs. Speed oder Tilly Dean, ich hab Street Credibility und tanze nicht zu Beatet und Billie Jean, box dich in die 60s. Bitch, please, Striptease, mach nicht auf Alicia Keys. Bitch, ich bin nicht Swiss Beats, Nutte, ich bin Pharao, umgeben von Kleopatras. In der 9. blieb ich einfach sitzen, so wie Rosa Parks. Ich häng nicht auf Pokerstars, ich häng in der Yorkstraße. Ich steiger die Mordrate, fresse jetzt du Chorknabe. So etwas wie dich nennen meine Jungs und ich Scharmuta. Was ich hab Geld wie Richard Lugner. Ich bin der, der dich fickt, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Ihr seid alle gegen Action, da